Ein neues Leben hat Gott gegeben. Es ist die Wirklichkeit in unserer Zeit. Welten vergehen, er bleibt bestehen. Und wer ihm glaubt, der bleibt in Ewigkeit. Fest steht das Gottes Wort, es bleibet immer fort. Sein Wort steht felsenfest, es unser Anker ist. Wenn alles untergeht, Gott und sein Wort besteht. Er ist die Wirklichkeit in unserer Zeit. Ein frohes Leben hat's Gott gegeben. Er hat den besten Weg für uns bereit. Wenn wir verzagen, wird er uns tragen. Er ist die Wirklichkeit in unserer Zeit. Fest steht das Gottes Wort, es bleibet immer fort. Sein Wort steht felsenfest, es unser Anker ist. Wenn alles untergeht, Gott und sein Wort besteht. Er ist die Wirklichkeit in unserer Zeit. Sein Wort ist Leben, er hat's gegeben. Für die verlorene Welt in Not und Leid. Du darfst ihm trauen und auf ihn bauen. Er ist die Wirklichkeit in unserer Zeit. Fest steht das Gottes Wort, es bleibet immer fort. Sein Wort steht felsenfest, es unser Anker ist. Wenn alles untergeht, Gott und sein Wort besteht. Er ist die Wirklichkeit in unserer Zeit.